1 Live Infos. Mit Julian Cooper um 8 Uhr. Weniger Flüchtlinge kommen nach Deutschland, mehr Beschwerden über teure Flugtickets und das Wetter teilweise mit Schneeschauern, aber meist trocken. Flüchtlingszahlen. In diesem Jahr kommen offenbar deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland als in den letzten Jahren. Bundesinnenminister de Maizière rechnet mit knapp unter 200.000 Flüchtlingen bis Ende Dezember. Es wäre das zweite Jahr in Folge, dass die Zahl sinkt. Abelo Afakama berichtet. Der Hauptgrund ist, dass es für Flüchtlinge deutlich schwieriger ist, nach Deutschland zu gelangen. Die Balkanroute ist abgeriegelt, auch im Mittelmeer wird verstärkt kontrolliert. Für die, die ankommen, plant der Bundesinnenminister strengere Auflagen. So sagte er der Bild am Sonntag, dass die Union alle neuen Flüchtlinge in sogenannten Entscheidungs- und Rückführzentren unterbringen will. Dort müssten sie sich aufhalten, bis über ihren Asylantrag entschieden ist. Bei einer Ablehnung könnten sie, so sagte de Maizière wörtlich, viel leichter von dort zurückgeführt werden. Weihnachtsmarktanschlag. Im Fall des Berlin-Attentäters Amri gibt es neue Details. Laut Welt am Sonntag wurde Amri vom Verfassungsschutz intensiver überwacht als bisher bekannt, nämlich schon ein Jahr vor dem Anschlag. Da soll er sich Anleitungen zum Bombenbauen auf sein Smartphone geladen haben. Bei dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt vor einem Jahr sind 12 Menschen getötet worden. Flugpreise. Bei den Verbraucherzentralen beschweren sich mehr Menschen über teure Tickets für Inlandsflüge. Dessen Bundeschef sagte, dass viele deutlich mehr bezahlen müssten als vor der Pleite von Air Berlin. Dadurch sei ein wichtiger Konkurrent für die Lufthansa weggefallen. Experten sagen, dass Lufthansa-Tickets seitdem um bis zu 30% teurer geworden sind. Das Bundeskartellamt hat schon angekündigt, sich die Lufthansa-Preise genau anzuschauen. Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund hat auch das zweite Spiel unter Trainer Peter Stöger gewonnen, mit 2:1 gegen Hoffenheim. Stöger war mit dem Ergebnis sehr zufrieden, vor allem weil das Siegtor erst kurz vor Schluss gefallen ist. Der Wille und das alles noch zu reparieren und dann auch mit der individuellen Qualität des gepaart, das dann auch noch zu schaffen, das ist dann natürlich etwas, was dir dann schon sehr, sehr viel geben kann. Auch Köln hat gewonnen, 1:0 gegen Wolfsburg. Für den FC war es der erste Sieg in dieser Saison. Die anderen Ergebnisse: Frankfurt-Schalke 2:2, Stuttgart-Bayern 0:1, Bremen-Mainz 2:2 und Augsburg-Freiburg 3:3. 1 Live. Sektorwetter. Das ist heute zweigeteilt. Richtung Niederrhein und Münsterland bleibt es meist trocken und die Sonne kann rauskommen. Von der Eifel bis nach Ostwestfalen gibt es einzelne Schneeregen oder Schneeschauer. Dazu in Siegen maximal 2 Grad, in Dülmen und Lippstadt 4, Bottrop und Eschweiler schaffen heute höchstens 5 Grad. Stauschau. Da sieht's gut aus, alles frei. 1 Live. Der Meier. Und der André ist gerade bei der Arbeit, hat aber auch noch genug Zeit für eine Forderung. Ne? Er schreibt mir: Guter Winterdienst geht nur mit guter Musik. Dann würde ich sagen, sind wir mal Rock'n'Roll und trauen uns eine Sekunde schlechten Winterdienst mit einer Sekunde Last Christmas. So, das muss aber jetzt auch reichen. Ne? Keiner soll auf die Schnauze fallen. Hier ist Robert Meyer. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know. She's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect. She don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. little different in the way you're looking at me lately. I'm trying to figure out the riddle. Why won't you save me? It seems to get through you, though. Lord knows I've tried. It's not my decision to keep the distance. Could it be that I have tried, tried, tried one too many times? Don't you know that loving you's like a riddle? Me down just a little. Can we meet in the middle? Cause loving you's like a riddle. Na-na-na-na. Let me know if you're in it. Cause I can't tell just what the hell you want. Tell just what the hell you want. Cause the situation's your creation. Why so complicated? It's safe to say that I'm impatient. I've grown tired of waiting. It seems to get through to you, know. Lord knows I've tried. Every conversation sounds the same now. Could it be that I have tried, tried, tried one too many times? Don't you know that loving you's like a riddle? Na-na-na-na. Hold me down just a little. Can we meet in the middle? Cause loving you's like a riddle. Na-na-na-na. Let me know if you're in it. Cause I can't tell just what the hell you want. Tell just what the hell you want. I don't get it, I don't get it, what you want. I don't get it, I don't get it, what you want. I don't get it, I don't get it, what you want. What you want. Cause baby, now loving you's like a riddle. Na na na na. Hold me down just a little. Tell just what the hell you want. Just what the hell you want. 1Live ist hier am Sonntagmorgen. Vor ein paar Wochen haben wir schon in Ägypten nachgehört. Im Grunde mit der Frage, was geht denn da ab gerade? Da ging es dann darum, dass der Geheimdienst Homosexuelle mit Dating-Apps ausspioniert, um sie dann zu verhaften, weil sie homosexuell sind. Und jetzt ist eine Popsängerin verhaftet worden, wegen was anderem, wegen ihrem Musikvideo, das offensichtlich zu aufreizend ist, nach Meinung der Behörden. Shaima heißt die. Für uns ist Anna Osius in Ägypten. Was ist denn genau in diesem Musikvideo? In dem Video ist die Sängerin zu sehen, wie sie in Unterwäsche an einem Apfel leckt, eine Banane isst und dabei doch etwas anzügliche Bewegungen macht. Konservative waren empört. Shaima hat sich dann über Facebook entschuldigt, aber da war es schon zu spät. Sie wurde im November verhaftet und ist jetzt zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Sie will in Berufung gehen, aber ob sie da Erfolg hat, da bin ich nicht besonders optimistisch. Die Haftbedingungen sind hier katastrophal. Es gibt noch nicht mal mehr richtiges Essen für die Häftlinge, überfüllte Zellen. Also Gefängnis in Ägypten, das ist schon wirklich hart. Warum gibt es denn diese heftige Strafe? Ich meine, ist ja jetzt nichts dran. So ist ja eigentlich jedes Musikvideo. Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass die Behörden mit Shaima so eine Art Exempel statuieren wollen. Und momentan erleben wir hier in Ägypten wirklich eine krasse Verhaftungswelle gegen Menschen, die vermeintlich gegen die Moralvorstellungen verstoßen. Erst vor wenigen Wochen wurde eine Fernsehmoderatorin zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie in ihrer Sendung über außereheliche Schwangerschaften gesprochen hat. Wir haben sehr viel homosexuellen Verfolgung, die wir hier im Moment beobachten. Das ist in Ägypten echt schlimm. Was bringt das denen? Also brauchen wir ja nicht drüber zu reden, dass das krass und heftig ist, aber irgendwas müssen die sicher davon versprechen. Dahinter steckt, sagen Experten, eine Art Ablenkungsmanöver des Staates. Ägypten hat massive Probleme wirtschaftlich und politisch und mit solchen Themen versucht der Staat davon abzulenken und versucht vor allem seinen islamischen Kritikern zu zeigen, schaut mal, wir sind immer noch die Staatsmacht, wir achten auf strenge Moral und Regeln. Ein Politikwissenschaftler hat mir gesagt, wann immer die Führung in Ägypten unter Druck gerät, dann geht sie zum Beispiel gegen Homosexuelle vor um der konservativen Gesellschaft zu zeigen, schaut mal, wir sind immer noch besser als jede islamistische Strömung. Und natürlich auch, um Angst zu schüren. Kritik an der Regierung, das traut sich hier kaum noch jemand. Die Menschen haben einfach Angst, im Gefängnis zu landen. In Ägypten ist eine Popsängerin verhaftet worden, weil sie für die Behörden ein zu aufreizendes Musikvideo gemacht hat. Anna Osius für 1 Live aus Kairo. Heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick an, setz'n Hut auf. Die Rolex tickt, man, seh ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Yeah. Wieder mein Solo-Ausritt in dem Pose-Outfit. Mach ich's mir nett, mach mich Brett, fett, Rauch, Shit. Wo sind die Bräute mit Pose-Ausschnitt? Komm in den Club und genieß den Ausblick. Die Braut ist Schmuck und die ist auch schick. Ich sing ne Hook, bei der jeder austickt. Meine Frau guckt krass, wenn sie's rauskriegt. Hm, egal, mal ein Ausgang, muss doch mal drin sein, bin kein Hausmann. Brauch unbedingt einen Ring, der taugt. Ran an die Bar, ich laber eine Frau an. Für die Lady und für mich 7 Mojito. Weil einmal gefällt mir jedes Lied so. Tanz sogar zum Song von Placebo. Bin blau und die Dame Lito. Oh, du hübsches Ding, ich versteck mein Ehre. Wir sind blau, wir sind spitz, zu Hause sitzt die Frau mit Kids. Im Augenblick bekämpfe ich den Wunsch, der wie jeder sehen kann in meinen Augenblitz. Alter, krasse Braut, sie sagt, lass es aus und es heißt darauf, loszulegen. Ich muss Zeit gewinnen, bestellt weiter Drinks, sie ist nicht mein, den versuche ich mir einzureden. Lächerlich, ich becher mich weg, Barkeeper, hau raus, was in deinen Fässern steckt. Ich saus aus, weil es mich vergessen lässt, meine Gedanken sind besessen von Sex. Sie will Offensive vom Mann, doch ich bin besoffen, schiele sie an. Kurz darauf liegt mein Kopf. Meine Ehre rettet. Oh, du hübsches Ding, ich versteck mein Ehering. Kennt deine Linie, könnt es bringen. Doch wir machen nur am Ding. Oh, du hübsches Ding, du bist Queen und ich bin King. Wenn ich dich seh, dann muss ich singen. Ding-a-ling-a-ling, dip-dip-ding. Oh, see that burning body, those boobs in an all day. Red lips so juicy. In the middle of your wet, please don't stop. Take my brain, turn it off. Don't feel shame, don't feel love. More champagne for our game. It's insane, but it's. Do you wanna ruin my life? Say what? You wanna tell my wife? Please stop, things are getting real tight. I never thought you'd set me up. All I wanted was a body. While our hearts align, run away with me, leave it all behind. We're estranged from limitation when we free our minds. Do you think we could lose control? Get lifted when we lose it all. We can be in this crowd, feel the music ringing out. People round us singing loud. It's just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose control? Stay with me. Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you Moment, das da am Ende gerade von Katy Perry. Kann ich das nochmal hören? There's no going back. Ist das nicht dieser neue Böse aus Star Wars, dieser Kylo Ren? Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There's no going back. Ja, das ist er. Gut zu wissen. Eins live. Morgens auf dem Todesstern. Morgen, Luke. Moin, Lea. Morgen, Yoda. Morgen, Guten. Ich eröffne heute meinen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Kommt ihr? Nee, Darth hasst das Gedrängel vor dem Toilettenwagen. Richtig, da herrscht immer Angriff der Klokrieger. Aber ich verkaufe da schöne, warme Mützen. Chewbacca, deine Mutter ist eine warme Mütze. Och, Darth, das ist gemein. Und Jabba the Hutt hat einen Stand mit Essen. Jabba sagt, er hat den Reibekuchen nach seinem Ebenbild erschaffen. Bah. Aber R2-D2 singt die Musik fürs Kinderkarussell. Kommst du denn wenigstens, Yoda? Nein. Konzertkarten für Jedi Gaga ich habe. Darth, wir können doch neben Leas Stand ein bisschen Flöte spielen. Luke. Ich bin nicht dein Flötenschlumpf. Ja, Papa, du bist mein Vater. A day, there goes a week. So many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you dead. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I knew. But the truth is that home means nothing without you. So I gotta say, won't you grow old? 'Cause it's you that I want to last, as long as I need you here. And I'm begging you, Daddy, please don't leave. You once told your little girl you're unbreakable. There goes a month, there goes a year. So many things out there I fear. You helped me up when I was down. You taught me how to stand my ground. This life is a song, happy and sad. And I don't wanna sing without you dead. Maybe it's selfish when I say these words, but I'm missing you. Home used to be just some walls that I knew. But the truth is that home means nothing without you. So I gotta say, won't you grow old? 'Cause it's you that I want to last, as long as I need. Unbreakable. The truth is my home means nothing without you. Sektor. Was erwartet ihr von einem richtig krassen Konzert? 110% energy for the smile on your face. Und er bringt euch zum Strahlen. Bitch, sit down. Kendrick Lamar. Yo, what's going on? It's Kendrick Lamar. Hope you're enjoying your time. 22. Februar, Arena, Köln. Crazy, crazy, crazy. Kendrick Lamar. Präsentiert von 1Live. 1Live. Stauschau. Um 8:30 und da gibt es nur eine Meldung, und zwar A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Erkrath und Dreieck Düsseldorf Süd. 1 Kilometer Stockstau. 1Live. Der Meier. Hier ist Robert Meier. Guten Morgen mit einer verstörenden Message von euch, von anonym geschickt, was ich in dem Fall sehr gut verstehen kann, denn es ist wirklich hart. Moin 1 Live, in Türchen 17 war Spülmittel. Oh, Spülmittel. Ach, weißt du was? Schwamm drüber. My brothers got that gas and they always be smoking like a Rasta. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shotas. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, hey. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. A fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Ay. It was legendary, through a TV out the window of the montage. On the table, look upon, don't give a damn. Don't your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay, ay. Now she acting out of pocket, tryna grab up on my pants. 100 bitches in my trailer, said they ain't got a man. I've been popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shotas. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking Henny bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12-car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shotas. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Needle and the thread, gotta get you out of my head. Needle and the bed, gonna wind up dead. Needle and the bed, gotta get you out of my head. Needle and the bed, gonna wind up dead. 1 Live ist hier. Es ist kalt, aber so what? Einmal die Woche Mini-Rock ist ein Stück Lebensqualität, das ich mir einfach gönnen möchte. Ob ich damit jetzt für mich gesprochen habe oder für die Allgemeinheit, eure Entscheidung. Wir waren dieses Wochenende jedenfalls mal bei euch in den Sektorclubs und haben speziell die von euch angesprochen, die unserer Meinung nach nicht warm genug angezogen waren. Kinder, ne, hier, die beiden hatten zum Beispiel offene Schuhe. Ist das nicht im Winter eine Katastrophe? Mussten wir mit Winterschuhen hier reinlaufen und uns dann umziehen. Ich hatte zwei Paar Schuhe im Auto, haben wir angezogen und dann sind wir hier hingelaufen und haben dann die Tanzschuhe angezogen. Ja gut, da sagen wir dann nichts, ne? Zwei Paar Schuhe, das ist natürlich sehr umsichtig. Dann kamen aber zwei Typen im T-Shirt und mit so Jäckchen drüber, die so dick waren wie Frischhaltefolie. Wie erklärt man denn sowas im Winter? Ne? Ja, für den Club immer sexy. Ja, im Club muss halt immer sein, für die Chicks. Ob die sogenannten Schicks das allerdings auch noch sexy finden, wenn es den Jungs aus der Nase in die Rum-Cola tropft, das ist offen geblieben. Und dann war da noch dieser Typ, der mit Sneakern auf der zugefrorenen Bürgersteigfläche stand, der aber, muss man sagen, den Ernst der Lage und die Herausforderung messerscharf erkannt hat. Nicht auf die Schnauze fliegen, ne? Das ist halt schon die größte Herausforderung, weil ich bin meistens immer betrunken und meine Kollegen auch. Und gerade am Wochenende ist das schon echt eine Herausforderung, ne? 1 Live. To be rude, but I look so damn good on ya. Ain't got time right now. Miss me with that, what's your name? Your sayana. It's light outside. I just called an Uber and it's right outside. Oh my God, what is this? Want you all in my business. Baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens then. No, I can't be responsible if I get you in trouble now. Weihnachten schenkt euch Liebe. take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall, it'll fall upon us all. And between sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low, I'll go wherever you will go. And maybe I'll work out a way to make it back someday towards you, to guide you the darkest of your days. If a great wave shall fall, it'll fall upon us all. Well, I hope there's someone out there, oh, can bring me back to you. So if I could, then I still go on in your heart and your mind. I stay with you full of time. And if I could, then I would. I go wherever you will go, way up high or down. So klingt das hier. 1 Live. Weihnachten. Und die ganzen fetten Jahresrückblicke gibt's ja auch. Wie heißen die nochmal alle hier? Menschenbilder, Emotionen oder Haustiere, Tinder-Emojis oder 2017, ein Jahr sagt Schüsseldorf. Ich weiß es nicht. Das macht inhaltlich ja auch alles nicht besser. Wir nehmen für unsere Jahresrückblicke einfach mal euch. Ne? Was ist in euch dieses Jahr so am dicksten im Kopf kleben geblieben? Das kann was total Tolles sein oder was sehr Heftiges, bei dem ihr sagt, ach, das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben. So war es bei Vivian aus Köln. Bei der hat es dieses Jahr nämlich gebrannt. Heftige Sache. Es war sogar Brandstiftung. Und sie musste danach erstmal weiter in der Bude wohnen, auch noch ohne Strom, ohne Heizung und das Ganze im März. In meiner Wohnung auf den Möbeln war so eine leichte Rußschicht. Und wenn ich dann wirklich mit dem Finger über die Möbel gegangen bin, hatte ich halt so einen schwarzen Finger. Danach waren halt auch alle Leitungen im Haus zerstört. Ich hatte kein warmes Wasser, ich hatte keinen Strom mehr für mehrere Wochen und habe dann über Wochen halt auch bei Freunden übernachtet. Aber im Endeffekt habe ich noch ein paar Monate halt in dieser verrußten Wohnung leben müssen. Dazu kam dann auch noch ein Wasserschaden. Es hat dann aus meiner Decke getropft und es war unheimlich kalt. Ich bin nächsten Tag dann auch ins Krankenhaus gegangen und da haben die ganz klar festgestellt, das ist eine Rauchvergiftung. Kurz danach habe ich extrem darauf geachtet, ob meine Freunde in ihrer Wohnung einen Feuermelder hatten. Sofort immer an die Decke geguckt, gibt es ja eigentlich einen Rauchmelder. Das war so ein Sicherheitsmechanismus, der einfach dann an war. Mein größter Wunsch wäre, dass ich weiterhin in der neuen Wohnung so glücklich bin und dort weiterhin wohnen kann und da nichts passiert und dass ich die alte Geschichte einfach schnell abhaken kann. Weihnachten. Nur mit 1 Live. Got your fingerprints on my skin. Ever since the day you let me in, I feel your vibes, they are circling. You cut so deep.

1 Live, der Meier. Hier ist 1 Live um kurz vor 9 mit Robert Meyer. Bald ist Weihnachten. Wird also Zeit für mich, auch mal ein paar Türchen aufzumachen. Ich nehme jetzt erst die 1 Live Studiotür, dann die 1 Live Haustür, dann die Tür von der Bahn, dann meine Haustür und dann meine Schlafzimmertür. Man könnte es zusammenfassen mit Tschüss. Gleich kommt Freddy Schürheck. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. 'Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding, and I never had someone to come on. Nah, I'm so used to shit. Love only left me alone, but I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for so long. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for so long. Savior, but I'm not